Telefon? Hallo? Ja. Wer ist denn da? Ich. Wer denn ich? Ja, der Hans. Welcher Hans? Hans-Peter. Oh, und wo ist meine Nummer? Vom KJ. Ach, du bist der Hans-Peter? Ja. Wo kommst du denn her? Aus Ahlemannsfelde. Woher? Ahlemannsfelde. Ahlemannsfelde? Ja. Wo ist denn bitte? In Stuttgart. Stuttgart? Aber du bist da nicht geboren, oder? Nee. Hä? Nee. Bist du nicht, ne? Nee. Wo bist du denn geboren? Was? Wo bist du denn geboren? Wie? Wo du geboren bist. Wo ich geboren bin? Ja. Im Bach. Im Bach? Ja. Mit dem Fischen oder was? Ja. Echt? Ja. Und wie alt bist du? 17. 17? Ja. Echt? Ja. Und wo bist du denn geboren? Sag mal ehrlich. Wo ich geboren bin? Ja. Krankenhaus. Ja, das ist mir klar. Aus deiner Mutter sicherlich, oder? Ja. Echt? Ja. Von hinten oder von vorne? Was? Hinten oder vorne? Vorne. Ja? Von hinten, oder? Gesichtsbarack, wie du bist. Was bin ich? Sichtsbarack. Sichtsbarack? Ja. Was ist das denn? Weiß nicht, du. Ey, der Chase hat mir gesagt, ich kann so billig vorwählen, dass es billiger ist. Was fordern? Ich kann so vorwählen, so 0,10, 1,50, dass es billiger ist. Hast du gemacht? Ja. Ja? Ich hab nicht so viel Geld. Hast du nicht? Wieso nicht? Weiß nicht. Warum? Liegt das an deinen Eltern? Ja. Warum? Was arbeiten die denn? Was? Was arbeiten die denn? Was? Arbeit was? Ja, was arbeiten deine Eltern? Meine Eltern? Ja. Gar nichts. Gar nichts? Ja. Arbeitslos? Ja. Voll die Schmarotzer, ne? Was? Ich sag, voll die lieben Leute aber, oder? Ja. Ach so, gut. Und was arbeitest du? Ja, was? Was du arbeitest? Bauburg. Was? Im Bauburg. In wo? Im Bauburg. Bauburg? Bauburg, fette Sau, du. Was? Junge, du, du fette Sau. In Bauburg. In wo denn, du Spinner? Sag, rede doch mal Deutsch, du ja? Affe. Ja, weißt du, was das ist? Im Stoller. Hä? Im Stollen. Digga, in welchem Land lebst du denn, Alter? Sag doch mal auf Deutsch. Indien. Indien? Ja. Ja. Und du bist 17, ne? Ja. Und? Nee, ich bin 22 Jahre. Und bist du schon jung? Bist du noch Jungfrau? Ja. Und bist du wie oder M? Was? Bist du wie oder M? Wie? W oder M? W. W? Ja. Ach so. Okay, sag mal, wo du arbeitest jetzt. Im Barburg. Barburg? Digga, Barburg. Barburg, Mann! Was redest du denn? Digga, da hört man, versteht das gar nicht. Versuch mal ganz leise zu reden, nimm mal das Telefon. Bergwerk, im Bergwerk. Ach, Bergwerk? Ja. Ach so, was ist denn? Wo du geboren bist, gell? Ja, wo ich deine Mutter gepeitscht hab, richtig. Genau, ja, hinter dem. Genau, hinter dem einen. Mit 50 Türken, nein. Hinter den Lastwagen. Du mit 50 Türken? Ja. Klopft, du hängst noch nicht mal mit einem rum. Ja. Mit deiner Sprache, Digga. Sag mal, was ist das denn für ein Akzent, was du da laberst? Indien. Nee, sag mal. Kalkutisch. Sag mal. Kalkutanisch. Wie ist dein Nickname in IRC? Was? Wie ist dein Nick im IRC? Im INC? Ja. Hab ich nicht. Nee, wo hast du denn... Wie hast du denn den JJ rausgekriegt, die Nummer? Auf der Homepage. Auf der Homepage? Ja. Auf der Home oder Home? Bei Musikradio. Home oder Homepage? Homepage, du Volldepp. Ja, du sagst Homepage. Ja. Wir haben beides, Homepage und Homepage. Ah ja, und der scheiß Internetseite, die geht auch nicht. Nein, willst gerne raufgehen, ne? Aber meins ist eine Homepage. Ja. Und eine Homepage, willst du auf die Homepage oder Homepage? Homepage. Homepage. Homepage also, ja? Ja, Homepage. Homepage, ja, nicht Homepage, sondern ja, Homepage. Nicht Homepage? Nein. Homepage. Ja, genau. Ja? Ja. Okay. Ja, tut mir leid, ist leider down, ne? Ja. Hast du eine Freundin? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Ich ja. Ich weiß das. Digga, hast du schon mal selber reden hören? Was? Ich sag, irgendwann kriegst du eine. Was, von dir? Nee, eine Freundin. Ja. Ne? Hattest du schon mal eine? Was? Hattest du schon mal eine? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Ja. Alter, also, lach nicht! Hast du echt keine? Nee. Und du bist 17, du bist noch Jungfrau, oder was? Ach was, ich bin jetzt 17. Wer sagt das? Wie alt bist du denn? 12. 12? Ja. Du hast ja eben 17 gesagt. Ja. Gibt's Fotos von dir? Ich könnte ja hier eine Flirtline für dich aufmachen. Ja, ich hab ein Foto. Hast du dich schon mal bei hier Rotten angemeldet? Da kannst du ja auch so Wo Klicks angemeldet? Bei Rotten, da kannst du auch so eine Klicks machen. Da weißt du, so eine Vote-Klicks. Du bist voll pervers, ey. Was? Du bist voll pervers, ey. Pervers oder pervers? Pervers. Imran, gell? Ja. Ist das Foto eigentlich verzerrt auf der Homepage, gleich? Home? Oder Home? Bei musikradio.org. Home oder Home? Home. Ja? Ja. Und wie heißt du richtig? Hans-Peter. Hans-Peter? Heißt du wirklich so? Ja. Echt? Ja. Was, und hast deine Eltern schon verklagt? Nee. Nee, aber noch bald, ne? Ja. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße Dominik Ludwig. Und jetzt sag nochmal ein Wort zum Samstag. Zum Samstag? Ja. Ich rufe am Sonntag nochmal. So. Am Sonntag bin ich nicht on air. Ja, am Freitag. Ja, und oder Donnerstag, ne? Ja, am Donnerstag. Dann kannst du gerne nochmal anrufen, mein Freund. Ja, das ist cool. Ja, aber nur zwischen meinen Sendezeiten, ne? Ja. Okay? Wie sind denn meine Sendezeiten? Donnerstag 17 bis 18 Uhr und Freitag 18 bis 20 Uhr. Okay. Und wohnst du auf dem Dorf? Was? Wohnst du auf dem Dorf? Ja. Ja, wie viele Einwohner? 2000. 2000? Ja. Und habt ihr einen Bauernhof? Nee. Nee? Okay. Alles klar dann. Was? HDGDL dann, ja? Was? HDGDL. Ja. Okay? Also. Gut. Bis Donnerstag. Ja. Tschüss. Was? Tschüss. Hä? Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss, Bergwerk. Tschüss. Ciao. Ja, ciao, leg doch auf. Ja, okay, du Penner, leg schon. Tschüss, du Arschficker.